Boss Baby. Das, was wir jetzt hören werden, ist eine unglaubliche Geschichte. Erlebt hat sie der junge Tim Templeton und sie soll sich wirklich so zugetragen haben. Aber lassen wir ihn doch selbst erzählen. Überleben des Stärkeren. So lautet das Gesetz des Dschungels. Irgendeiner versucht immer dir wegzunehmen, was dir gehört. Woher ich das weiß? Das wäre mir beinahe passiert. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ich war 7 Jahre alt. Und in dem Alter verlässt man sich auf seine Fantasie. Wenn ich nicht gerade den Kongo erforschte, war ich ein Tiefseetaucher. An manchen Tagen rettete ich meine Eltern, an anderen retteten sie mich. Es gab nur uns drei, die Templetons. Und die 3 ist die perfekte Zahl. Interessante Tatsache. Wusstet ihr, dass das Dreieck die stärkste Form ist, die in der Natur vorkommt? Ich war das glücklichste Kind der Welt. Meine Eltern hatten sogar coole Jobs. Sie arbeiteten für den größten Tierkonzern der Welt, Puppyco. Sie arbeiteten in einer Abteilung namens Marketing und mussten neue Produkte auf den Markt bringen. Obwohl meine Eltern echt hart arbeiteten, nahmen sie sich immer noch genug Zeit für mich. Eines Abends, Tim lag schon im Bett, kamen seine Eltern ins Zimmer, um ihm eine gute Nacht zu wünschen. Sein Vater setzte sich zu ihm aufs Bett. Hey, Tim, hättest du vielleicht gerne ein kleines Brüderchen? Nein, danke. Ich reiche völlig. Das Leben war schön. Das Leben war perfekt. Aber als ich langsam wegdöste, dachte ich über etwas nach, was meine Eltern gesagt hatten. Wo kommen die Babys eigentlich her? Der Tag, an dem ich einen kleinen Bruder bekam, fing an wie jeder andere auch. Da ahnte ich noch nicht, dass mein Leben nie wieder so sein würde, wie es mal war. Eines Morgens wurde Tim wie immer von seinem Wecker geweckt. Dieser Wecker aber war kein normaler Wecker. Auf einem Sockel, in dem sich die Uhr befand, stand eine Figur, die einen Magier darstellte. Und dieser Magier konnte sprechen. Tim nannte ihn Wizzy. Aufwachen, kleiner Erdling. Es ist 7 Uhr. Aufwachen, kleiner Erdling. Morgen, Wizzy. Welches große Abenteuer mag euch heute wohl erwarten? Meine Eltern sagten immer, ich hätte eine blühende Fantasie. Aber ich erinnere mich ganz genau, wie das Baby geliefert wurde. Per Taxi. Ja, so war es tatsächlich. Das Baby kam in einem Taxi. Als Tim an diesem Morgen aus dem Fenster schaute, hielt ein Taxi vor dem Haus und jemand in einem feinen Anzug mit Aktenkoffer stieg aus. Es war das Baby. Ein Baby in einem Anzug. Tim lief aus seinem Zimmer und wurde von seinen Eltern samt Baby an der Haustür empfangen. Tim, sieh mal, wer da ist. Tim glaubte zu träumen. Sein Vater hielt ein Baby im Arm, das wie ein Manager gekleidet war und ihn unfreundlich ansah. Das ist ein neuer kleiner Bruder. Ein kleiner was? Bruder. Ich hatte 1 Million Fragen. Wer ist der Kerl? Warum ist er hier? Was sollen die Klamotten? Warum ist er so fett? Was glotzt er mich so an? Kann er Karate? Was ist hier los? Darüber? Okay. Von Anfang an hat er jeden angebrüllt und alle rumkommandiert. Oh, du möchtest das? Eins war sonnenklar. Er war der Boss. Und er richtete sich sein Büro mitten in unserem Haus ein. Er berief Meetings ein. Du hast gerufen? Brauchst du Senior Quietschi? Meetings über Meetings. Sogar mitten in der Nacht. Ich bin wach. Wir kommen. Wir sind schon da. Wenn etwas nicht zu seiner sofortigen Zufriedenheit erledigt wurde, bekam er einen Wutausbruch. Wo ist das Fläschchen? Er braucht sofort sein Fläschchen. Er wickelte alle um seine kleinen speckigen Finger. La. Alle bis auf mich. Besonders in der Nacht war Action angesagt. Alles drehte sich nur ums Baby. Dad, ich kann nicht schlafen. Ich weiß, Kumpel, ich auch nicht. Weißt du, das Baby braucht gerade sehr viel Aufmerksamkeit. War ein schönes Gespräch. Aber... Ist ja gut. Daddy ist hier. Was ist mit mir? Tim fühlte sich sehr vernachlässigt und zog sich immer öfter in seine Fantasiewelten zurück. Eines Morgens beim Frühstück, als das Baby gefüttert wurde, holte seine Eltern der berufliche Alltag wieder ein. Er ist Mamis kleiner Fratz. Bist du Mamis kleiner Fratz? Nein, er ist Daddys großer Mann, stimmt's? Einer von uns muss mit Mr. Francis zu diesem Haustierkongress fahren. Oh, in Vegas. Weißt du was? Fahr du doch mit. Nein, nein, fahr du mit. Du brauchst mal eine Auszeit. Ich bleib bei dem Baby und du... Vielleicht sollte das Baby entscheiden. Also, wer soll bei dir bleiben? Daddy oder Mami? Oder Daddy. Er will seine Mami. Tim hatte genug von diesem Getue. Ihm platzte der Kragen. Okay, wir müssen dringend reden. Nur wir drei. Sicher. Worüber, Kumpel? Über das B-A-B-I-I. Wieso, Tim? Wieso? Er ist aus dem Nichts aufgetaucht. Wir kennen ihn noch nicht mal. Wie können wir ihm vertrauen? Komm, er ist doch noch ein Baby. Echt jetzt? Bin ich etwa der Einzige, der den Kerl irgendwie ein bisschen sonderbar findet? Seht ihn euch an. Der Typ trägt einen Anzug. Ich weiß, ist das nicht süß? Er ist wie ein kleiner Mann. Und er hat einen Aktenkoffer. Findet das hier sonst keiner, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen schräg? Du hast Lamilam noch mit dir rumgeschleppt, da warst du schon... Hier geht's nicht um Lamilam. Jedes Baby ist anders, Tim. Und jedes ist etwas Besonderes. Er nimmt das ganze Haus in Besitz. Nimmst du das ganze Haus in Besitz? Ja, das machst du. Ja, das machst du. Glaub mir, eines Tages lernst du den kleinen Fratz richtig kennen. Und dann wirst du ihn von ganzem Herzen lieb haben. Genauso wie wir. Von ganzem Herzen? Niemals. Die Abende wurden für Tim immer schrecklicher. Seine Eltern kamen nun gar nicht mehr in sein Zimmer, um ihm eine gute Nacht zu wünschen. Eines Abends ging Tim ins Wohnzimmer hinunter und fand seine erschöpften Eltern schlafend auf dem Sofa vor. Mom? Dad? Hey, sagt ihr mir nicht mehr gute Nacht? Plötzlich klingelte das Telefon und Tims Eltern schreckten kurz hoch. Wird nun bald fertig, Mr. Francis. Nicht weinen! Nicht aber... Die beiden schliefen sofort wieder ein. Tim fiel auf, dass das Telefonklingeln aus dem ersten Stock kam, und zwar aus dem Babyzimmer. Er schlich sich nach oben, öffnete lautlos die Tür einen Spalt breit und lugte hindurch. Er konnte nicht glauben, was er sah. Das Baby telefonierte, aber mit der Stimme eines Erwachsenen. Ich mache jetzt schon große Fortschritte mit den Eltern. Oh, das übliche Vorgehen, Schlafentzug, Hungerstreiks. Sie sind extrem verwirrt. Sie fressen mir jetzt schon aus der Hand. Sie tun alles für mich, ist zum Schießen. Aber der Junge könnte mir auf der Spur sein. Nein, mit dem werde ich fertig. Ich weiß, wie wichtig diese Mission für die Firma ist. Mission? Vertrauen Sie mir, Ma'am. Sie haben das richtige Baby für den Job. Tim hatte genug gehört und stürmte in das Zimmer. Schnell legte das Baby den Hörer auf die Gabel. Du kannst sprechen! Gugugaga! Nein, du kannst richtig sprechen. Ich hab's gehört. Schön. Ich kann sprechen. Mal sehen, ob du zuhören kannst. Besorg mir einen doppelten Espresso und guck, ob man hier irgendwo anständiges Sushi kriegt. Ich würde töten, wenn ich dafür eine Spicy Tuna Roll kriegen würde. Und du gönn dir auch was Schönes. Wer bist du? Sagen wir einfach, ich bin der Boss. Der Boss? Du bist ein Baby. Du hast eine Windel an. Weißt du, wer noch Windeln anhat? Astronauten und Nesca-Piloten. So sieht's aus. Das nennt man Effizienz, Templeton. Das durchschnittliche Kleinkind verbringt 45 Stunden pro Jahr auf dem Töpfchen. Ich bin der Boss. Ich hab nun mal nicht die Zeit für sowas. Also, du bist nicht mein Boss. Und ob ich dein Boss bin? Nein, bist du nicht. Bin ich doch. Bist du nicht. Bin ich doch. Bist du nicht. Bin ich doch. Bist du nicht. Bin ich doch. Bist du nicht. Bin ich doch. Ich war zuerst hier. Wart's nur ab, bis Mom und Dad das rauskriegen. Ach ja? Denkst du ernsthaft, die ziehen dich mir vor bei deiner Vorgeschichte? Du weißt gar nichts über mich. Na gut, du wolltest es nicht anders. Mal sehen. Das Bossbaby schlug eine Akte auf und las daraus vor. Templeton Timothy, zweiter Vorname. Entschuldigung. Leslie, fast nur drei. Woher weißt du das? Kannst du mit Stützrädern Fahrrad fahren? Selbst Bären können ohne Stützräder Fahrrad fahren. Leslie, in der Akte steht, du bist sieben. Siebeneinhalb? Ich bin siebeneinhalb. Genau, du bist alt. Es wird Zeit, Platz für die nächste Generation zu machen. So läuft das auf der Welt. Du wünschst dir von deinen Eltern auch kein altes Kuscheltier. Boss Baby hielt plötzlich Tims altes Kuscheltier, ein Lämpchen, in seine Hand. Lamilam? Alle wollen was Cooles Neues. Boss Baby holte einen Roboter hervor und schlug mit ihm auf das Lämpchen ein. Zerstören, zerstören. Sag mir doch! Batterien, boom! Mom und Dad kennen dich nicht mal richtig. Sie lieben mich. Ach ja? Zähl eins und eins zusammen, Kleiner. Die Menge an Liebe ist nicht unendlich. Babys brauchen sehr viel Zeit, sehr viel Aufmerksamkeit. Sie kriegen die ganze Liebe. Wir können doch teilen. Ja, du hast eindeutig nicht BWL studiert. Hör zu, Templeton. Die Zahlen passen einfach nicht zusammen. Es gibt nicht genug Liebe für uns beide. Nicht genug Perlen für uns zwei. Und dann, ganz plötzlich. Ah, kein Platz mehr für Tim. Tim passt nicht mehr rein. Oh nein! Ah, was wird aus Tim? Also halt den Mund und komm mir nicht in die Quere. Sonst wirst du wegrationalisiert. Man kann nicht aus seiner eigenen Familie gefeuert werden. Boss Baby schaute Tim ernst an. Und Tim wurde unsicher. Oder doch? Am nächsten Morgen wurde Tim wieder von dem Magier geweckt. Aufwachen, kleiner Erdling. Es ist 7 Uhr. Aufwachen, kleiner... Wozu eigentlich? Steh auf und genieß ein nahrhaftes Frühstück. Es ist 7 Uhr. Oh, was ist los, Timothy? Macht dich dieser kleine Zwerg traurig? Mhm. Dann belege ich ihn mit einem allmächtigen Fluch. Es führt kein Weg dran vorbei. Ach, das bringt nichts, Uzi. Er hat Mom und Dad komplett eingewickelt. Wenn sie wüssten, was ich weiß, würden sie ihn niemals behalten. Vielleicht müssten deine Eltern darüber aufgeklärt werden. Mit einem allmächtigen Fluch. Es führt kein Weg dran vorbei. Ja, ich muss sie aufklären. Mit einem Beweis. Das brauche ich. Ein Beweis. Offenbare seine schwarze Magie. Tim hatte eine Idee. Um beweisen zu können, dass das Baby wie ein Erwachsener spricht, wollte er die kommenden Gespräche auf seinem Kassettenrekorder aufnehmen und sie dann seinen Eltern vorspielen. Aber als er nach unten ging, wurde er von einer Horde Babys empfangen. Er war überrascht. Wo kamen die denn alle auf einmal her? Plötzlich stürzten sie sich alle auf ihn und rissen ihn zu Boden. Überall Babys! Sie verbreiten sich! Was ist hier los? Das ist eine Invasion! Sie spielen doch nur. Oh. Das ist super geworden. Das war alles, was seine Eltern dazu sagten. Der Vater schoss noch ein Foto und schon verschwanden die beiden auch wieder. Jetzt beugte sich Boss Baby über Tim, der immer noch auf dem Boden lag. Das ist ein Meeting und du nimmst nicht daran teil. Andere. Die Babys ließen Tim liegen und zogen sich in eine Ecke zurück. Tim stand schnell auf und versteckte sich mit seinem Aufnahmegerät hinter einer großen Topfpflanze. Das wollen wir erst mal sehen. Tim drückte auf Aufnahme und zeichnete das folgende Gespräch auf. Ich danke euch allen, dass ihr so kurzfristig kommen konntet. Wir Babys stecken in einer schweren Krise. Oh nein, wie schrecklich. Furchtbar. Oh, was ist denn los? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Teddy, wärst du so nett? Sie ziehen wie eine Show ab. Was geht los? Boss Baby hatte einen Teddy dabei, in dem ein Projektor versteckt war. Jimbo, Licht aus. Wisst ihr, Babys kriegen nicht mehr so viel Liebe wie früher. Wieso nicht? Waren wir böse? Nein, Stacy. Aber ich sag euch, wer böse ist. Ich präsentiere unsere Todfeinde. Hundewelpen! Der Projektor warf Bilder an die Wand, die niedliche Hundewelpen zeigten. Die Babys reagierten auch dementsprechend, was Boss Baby nicht gefiel. Oh. Nein! Nein! Genau das ist das Problem! Hundewelpen? Wieso reden die über Welpen? Seit jeher haben die Menschen Babys mehr geliebt als alles andere. Wir waren immer ein Must-Have, die Nummer 1. Auf jedem Wunschzettel. Hundewelpen waren immer nur ein Accessoire. Aber das hat sich grundlegend geändert, seit Welpen in immer neuen Designermodellen herausgebracht werden. Jedes noch entzückender als das vorherige. Ihr kennt den Labradoodle, den Pekinoodle, den Chiwini. Sagt mal Chiwini, ohne dabei zu lächeln. Chiwini! Unmöglich, Zeitverschwendung. Wir haben alle über den Sharpei gelacht. Und jetzt ist er die Nummer 1 in China. Oh nein! Furchtbar! Grauenvoll! Ja, und es wird noch schlimmer. Francis, der CEO von Papico, hat folgende Ankündigung gemacht. Teddy, Film ab. Und wir liegen voll im Zeitplan bei der Markteinführung des entzückendsten Welpen der Welt. Er wird vorgestellt auf dem großen Haustierkongress in Las Vegas. Aufgepasst, Welt, das wird die Konkurrenz zerschmettern. Hurra! Nein, Jimbo, nix Hurra. Die Konkurrenz sind wir. Das ist ein Krieg. Die Hundewelpen gewinnen und die Babys verlieren. Danke, Daddy. Und wenn der neue Welpe so süß ist, wie wir befürchten, sind wir mit dem Babygeschäft raus aus dem Geschäft, Baby. Oh, oh. Das ist traumvoll. Ganz blöd, Baby. Was sollen wir denn jetzt tun? Mein Job ist es herauszufinden, was das für ein neuer Welpe ist, damit Babykorb das verhindern kann. Und ihr helft mir dabei. Genial. Cooler Plan. Du hast es drauf, Boss. Hurra! Hurra! Also, eure Eltern arbeiten alle bei Papico. Und haben sie euch schon irgendwas verraten? Ja, Sir. Allerdings. Mhm. Fantastisch. Drillinge, los. A, B, C, D. Nein, haben sie euch irgendwas über den neuen Welpen verraten? Hurra, Welpen! Nein, Jimbo, Hundewelpen sind böse. Stacy liest das Protokoll vor. Ich kann nicht lesen. Was steht da? Das ist mein Team. Ein Muskelkotz, drei Ja-Sager und eine Kritzelise. Ganz genau. Klarer Fall. Er kann. Oh ja. Sehr gut, Baby. Erwischt. Leg den Cookie wieder hin. Cookies gibt's nur für Leute mit Abschlüssen. Ziehen wir noch eine Show an? Nein, Teddy, nein. Eine Umarmung? Keine Show mehr. Boss. Es ist genug Liebe für alle da. Teddy, schlaf jetzt. Boss. Gute Nacht. Boss. Was? Eltern. Tims Eltern kamen mit den Eltern der anderen Babys ins Zimmer. Oh, als hätten sie ihr eigenes kleines Meeting. Alle zückten ihre Kameras, schossen ein paar Bilder und gingen wieder ins Wohnzimmer zurück. Tim stand immer noch hinter der großen Topfpflanze und war zufrieden. Er hatte alles Wort für Wort aufgenommen. Wart's ab, bis Mom und Dad das hören. Aber als er sich gerade davonschleichen wollte, wurde er von Boss Baby und den anderen entdeckt. Hey, Templeton, was hast du da? Gar nichts. Rück die Kassette raus, komm. Niemals! Tim griff sich die Kassette und rannte aus dem Haus in den Garten. Aber die Babyarmee verfolgte ihn. Die Eltern waren entzückt, wie nett die Kleinen doch zusammen spielten. Die Kassette wechselte während der Rangeleien im Garten ein paar Mal den Besitzer. Aber zu guter Letzt konnte Tim sie sich wiederholen und stürmte zurück ins Haus. Tim stürzte in das Arbeitszimmer seines Vaters. Aber anstatt seines Vaters saß am Schreibtisch Boss Baby. Oh, ist das so? Warte, wie bist du? Lass die Kassette rüberwachsen. Sonst ist Lamilam dran, klar? Nein! Was sagst du, Lamilam? Oh, du willst einen Nasenring? Das ist nicht so mein Ding. Aber wer bin ich, darüber zu urteilen? Und ein Augenbrauenpiercing. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, Lamilam? Wie kommt das bei einem Vorstellungsgespräch an? Hör auf! Die Kassette, Timmy. Oder er wird zerfetzt, Nein! Lass los! Nein, du! Nein, du! Kassette her! Lamilam her! Beide zerrten so sehr am Stofftier herum, bis Lamilams Kopf abriss. Ups, zu doll. Tim reichte es jetzt. Er packte Boss Baby, brachte ihn ins Babyzimmer und steckte ihn in die Strandlerschaukel. Templeton, seien wir doch vernünftig. Wir können doch vernünftig reden, oder? Was soll denn das werden? Du hast von Anfang an darum gebettelt. Lass uns das alles bei einer Limo besprechen. Die Zeit für Limo ist vorbei. Nein! Nein, Templeton, mag es nicht. Tim schob den Strampler vor das Fenster, zog die Gummis stramm und wollte Boss Baby gerade aus dem Fenster hinaus katapultieren, als plötzlich seine Eltern hereinkamen. Sag auf Wiedersehen, Baby, du fliegst raus! Tim, was machst du denn da? Gar nichts. Schnell zog Tim Boss Baby aus dem Strampler. Allerdings waren die Gummis noch gespannt und der leere Stramplersitz schnellte nach vorn. Und, was das Schlimmste daran war, Boss Baby hatte die Kassette auf dem Sitz liegen lassen. Die Kassette wurde durch das Fenster geschleudert und landete auf der Straße, wo auch gleich ein Auto drüber fuhr. Mein Beweis! Tim, erklär mir das! Ja, Tim, erklär uns das! Ich war das nicht! Das Baby ist schuld! Das Baby ist schuld? Ganz genau! Er kann sprechen! Die können alle sprechen! Sie hatten ein Meeting! Es ging um Hundewelpen! Das ist eine riesengroße Babyverschwörung! Timothy Leslie Templeton! Wir sind furchtbar enttäuscht von dir! Nein, wir sind böse auf dich! Genau, wir sind böse auf dich! Böse? Du brauchst meine Auszeit! Du hast Hausarrest! Ja, Hausarrest! Für zwei? Drei! Drei Tage? Wochen! Wochen! Drei Wochen! Für drei Ewigkeiten! Hausarrest? Du bleibst so lange zu Hause mit deinem kleinen Bruder, bis du lernst, dich mit ihm zu vertragen. Oh, na toll. Das war mein erstes Mal hinter Gittern. Das Kittchen. Der Knast. Lebenslänglich Hausarrest. Die Minuten wurden zu Stunden, die Stunden zu Tagen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem der Mensch zerbricht. Das hier war meiner. So verbrachte der arme Tim nun den Hausarrest in seinem Zimmer und war der Verzweiflung nahe. Aber schon ein paar Stunden später ging die Tür auf und Boss Baby kam herein. Psst, Templeton! Templeton, wir müssen reden! Geh weg! Hör zu, es wird Zeit, unsere Differenzen hinter uns zu lassen. Boss Baby sah Tim mitleidig an und holte ein Bündel Geldscheine aus seiner Tasche. Nimm das. Du kannst dein dreckiges Geld behalten. Hör zu, ich hab dir gesagt, du sollst mir nicht in die Quere kommen. Wie soll das gehen? Du bist in meinem Haus. Ich will doch genauso wenig hier sein, wie du willst, dass ich hier bin. Wieso quälst du mich dann so? Also die Wahrheit ist, ich bin kein gewöhnliches Baby. Was du nicht sagst. Ich bin auf einer Mission, von ganz oben. Bist du etwa das Jesuskind? Ja, ich bin das Jesuskind. Nein! Weißt du, ich bin im mittleren Management der Firma. Der Firma? Welcher Firma? Hier, nimm den. Dann wird dir alles klar. Boss Baby reichte Tim einen Schnuller. Wie, was soll ich denn damit machen? Du sollst dran nuckeln. Nuckel du doch dran. Nein, du musst dran nuckeln. Ich nuckel da sicher nicht dran. Nuckel. Wer weiß, wo der schon war. Es geht nicht darum, wo er war, sondern wo er dich hinführt. Willst du denn nicht wissen, wo die Babys wirklich herkommen? Schnuller, Nuckel, Lulu, Bubu, Baba, Sauger, Schnulli, Schlotzer, Zutzi. Das Ding hat jede Menge Namen, aber durch seine Macht wirst du die Wahrheit erfahren. Und so steckten sich beide einen Schnuller in den Mund und nuckelten. Komm schon, schneller! Dann geschah es. Beide wurden durch einen Tunnel, der wie ein Wirbelsturm aussah, nach oben in den Himmel gezogen. Boss Baby und Tim flogen auf eine Stadt zu, die verborgen in den Wolken lag. Dort landeten sie in einem großen Bürogebäude. Willkommen bei Baby Corp. Das Gebäude war riesig und es arbeiteten viele Menschen hier. Aber alle Mitarbeiter waren Babys. Ganz ruhig. Sie können uns weder sehen noch hören. Dann sind wir virtuell oder sowas? Ja. Dann spüren Sie also nicht das oder das. Nada. Karate! Tim verteilte ein paar Karateschläge und schlug durch die Babys hindurch, als wären sie Geister. Uhuhu. Mach dich nicht zum Affen, Templeton. Ich kann dich noch sehen. Also hier kommen die Babys her? Was dachtest du denn? Vom Klapperstorch? Von Zauberelfen? Nein, meine Eltern haben mir erzählt, dass... Tim flüsterte Boss Baby etwas ins Ohr. Uah, nein, das ist ja widerlich. Ja, klang für mich auch irgendwie falsch. Ich glaub's nicht, dass meine Eltern mir nichts davon erzählt haben. Wenn die Menschen wüssten, wo die Babys wirklich herkommen, würden sie keine haben wollen. Dasselbe gilt übrigens auch für Hot Dogs. Warum erinnere ich mich nicht an diesen Ort? Oh, das hast du mal. Aber wenn man normalen Babys den Schnuller wegnimmt, vergessen sie alles über Baby Corp. Wie kommt's, dass du nicht normal bist? Naja, ein paar von uns, die Besten der Besten, werden auserwählt für die ultimative Ehre. Das obere Management. Hier, Templeton, hier geht richtig der Punk ab. Mit dem Fahrstuhl waren die beiden ins Obergeschoss gefahren. Dort betraten sie ein gigantisches Großraumbüro mit Hunderten von Mitarbeitern. Den ganzen Laden hier schmeißen Babys? Yep. Mein Dad sagt, wer etwas kann, der tut was. Und wer nichts kann, wird Chef. Mein Vater ist ein Hippie. Was passiert, wenn ihr groß werdet? Werden wir nicht. Wir trinken eine supergeheime Babymilch, durch die wir für immer Babys bleiben. Plötzlich kam eine Babyfrau vorbei, die die Babys zur Arbeit antrieb. Zurück an die Arbeit! Die Fläschchenpause ist vorbei! Wir stecken in einer Krise! Wisst ihr nicht, dass wir in einer Krise stecken? Was denn das? Das ist mein Boss, Big Boss Baby. Und wieso brüllt die so rum? Tja, Siehst du dieses Diagramm? Wow, sieht aus wie eine riesige Torte. Es stellt die gesamte Liebe dar, die es auf der Welt gibt. Ich liebe Torte. Wer nicht? Apfel. Super. Nein, Kirsch. Perfekt. Ohne Buttercreme. Okay. Butter gehört aufs Brot. Jedenfalls, das Welpenstück wird größer und größer. Sie stehlen uns die ganze Liebe. Oh, also genauso wie du mir. So ist es. Oh. Und wenn das so weitergeht, tja, dann ist irgendwann nicht mehr genug Torte für die Babys da. Keine Torte mehr? Keine Torte mehr. Es ist meine Mission, herauszufinden, was das für ein neuer Welpe ist. Die zwei durchquerten jetzt einen langen Flur, wo viele Porträts von Babys an den Wänden hingen. Dann bist du auf einer Spionagemission? Cool! Ja, cool. Und falls, wenn ich Erfolg habe, werde ich zu einer Babykorb-Legende. Genau wie Super Big Boss Baby, Mega Boss Baby, Mega Big Boss Baby und er. Vor einem der Porträts blieb Boss Baby stehen. Wow, das ist ja mal ein dickes, fettes Baby. Nein, das ist dickes, fettes Boss-Baby. Das ist das superkolossale, dicke, fette Boss-Baby. Er war der jüngste Chief Executive-Säugling in der Geschichte der Firma. Ha? Was ist mit ihm passiert? Ruhestand, schon seit Jahren. Aber ich versuche immer noch, seinem Namen Ehre zu machen. In jeder Situation frage ich mich WWDSKDFBBD. Was würde das superkolossale, dicke, fette Boss-Baby tun? Und du kriegst sonst nichts weiter? Nur dein Bild an der Wand? Komm mit! Boss Baby zeigte Tim ein besonders komfortables Büro. Ich werde befördert. Das Eckbüro. Mit meinem ganz persönlichen Töpfchen. Wenn dein Auftrag erledigt ist, gehst du wieder hierher zurück? S-O-F-O-R-T-T-I-M. Ich bin kein Familienmensch. Ich gehöre hinter einen Schreibtisch. Das ist ja echt der Hammer! Ja, oder? Peng, peng! Da tauchte plötzlich wieder Big Boss Baby auf, umringt von vielen Mitarbeitern. Was? Eins weiß ich. Ich nagel ihn mit seiner Windel an die Wand. Haben wir irgendwas von dem kleinen Boss Baby gehört, das wir zu den Tempeltanz geschickt haben? Keine Ahnung. Du bist gefeuert. Oh nein. Ihr seid alle gefeuert. Der Haus der Kongress ist in 2 Tagen. Wenn er bis dahin keine Antworten liefert, ist er gefeuert. Entlassen. Weg. Die Führung ist zu Ende. Ah! Boss Baby zog Tim den Schnuller aus dem Mund und eine Sekunde später waren sie wieder zu Hause im Kinderzimmer. Warum hat die Big Bossy Baby Lady so rumgebrüllt? Sie verlangt handfeste Resultate. Der Haus der Kongress ist in 2 Tagen. Und ich hab noch gar nichts. Wenn ich nicht schnell rausfinde, was das für neuer Welpe ist, dann werde ich nicht nur nicht befördert, dann fliege ich vielleicht raus. Hey, ganz ruhig. Es gibt sicher viele coole andere Jobs für Babys, oder? Und die 2 Tage vergehen ja auch wie nix. Fang schon mal an zu packen. Was? Oh! Du raffst es nicht, Templeton. Wenn ich gefeuert werde, nehmen sie mir die Spezialmilch weg. Und dann werde ich ein normales Baby und lebe für immer und ewig hier bei euch. Nein. Doch. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, bin ich da. Jeden Abend beim Essen bin ich da. Bei jeder Geburtstagsparty bin ich da. Bin ich da. Jede Weihnachten bin ich da. Jahr für Jahr für Jahr. Wir werden zusammen alt. Du und ich werden Brüder sein. Für immer. Nein, nein, nein, das ist furchtbar. Ich weiß. Das darf nicht passieren. Wird's aber. Du musst wieder weg. Na klar. Keine Panik. Aber so fühlt sich's an. Ich weiß. Wir müssen das in Ordnung bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass du nicht gefeuert wirst. Wir? Wir. Ich werde dir helfen. Aber nur, damit ich dich loswerde. Deal? Deal. Darauf, dass wir uns nie wiedersehen. Wir sind uns einig, Baby. Dann an die Arbeit. Während Tim sich über die Akten hermachte, spielte Boss Baby eine Runde Wohnzimmergolf. Komm. Oh, was? Nein. Oh, hier steht kein Wort über einen neuen Welpen. Willst du nicht mal mitarbeiten? Ich hab mit Delegieren zu tun. Der ist drin. Wenn wir die Akte über den neuen Welpen gefunden haben, was machen wir dann? Schicken wir die Baby-Ninjas los? Noch viel besser. Ich verfasse das perfekte Memo. Boom! Boom! Warte, was ist ein Memo? Ein Memo ist etwas, das man schreibt, um andere zu informieren. Das ist dein Plan? Du machst eine Buchvorstellung? Das ist sowas von langweilig. Nein, Templeton. Memos sind nur für ganz wichtige Dinge. Ein Memo kann Menschen zusammenbringen. Ein Memo kann ein Ruf zu den Waffen sein. Ein Manifest, ein Gedicht. Ein Memo kann die ganze Welt verändern. Wow, also wirklich, wenn du das so erklärst? Klingt's immer noch langweilig. Du lernst es noch. Eine Sekunde. Das ist es! Was? Was ist es? Sieh dir das hier an! Im Büro ist Eltern-Kind-Tag! Oh, man nimmt sein Kind dahin mit, wo Geschäfte gemacht werden? Wieso? Weil das richtig cool ist! Nein, das ist widerlich! Verstehst du nicht? So kommen wir bei Papico rein und finden raus, was das für ein Welpe ist! Ja, das bringt doch nichts. Du hast Hausarrest. Deine Eltern nehmen uns nirgendwohin mit. Oh, du hast recht. Sie denken, wir hassen uns. Hass ist ein großes Wort. Es ist groß, aber das Richtige. Wir müssen sie davon überzeugen, dass wir wirklich Brüder sind. Korrekt. Dass wir uns... links liegen lassen? Nein. Leiden können. Das Wort, das ausgesprochen werden sollte, kam ihnen nur sehr schwer über die Lippen, zumal Bossbaby auch noch eine Portion Nudeln aß. Nein, dass wir uns... Nein, niemals, nein. Du meinst doch nicht... uns lieb haben. Ich habe eine Nudel ausgekotzt und wieder runtergeschluckt. Auf jeden Fall wurde der Plan gefasst, dass sie sich wie liebende Brüder benahmen. Besonders natürlich in Gegenwart von Tims Eltern. Die schossen fleißig Fotos von den beiden. Extra viele, als Tim seinen kleinen Bruder ordentlich durchkitzelte. Als Mr. und Mrs. Templeton mal wieder nach dem Rechten sahen, saßen Tim und Bossbaby auf einem Sessel im Kinderzimmer und Tim las Bossbaby ein Märchen vor. Komm her, das musst du dir ansehen. Psst. Und dann gaben Hänsel und Gretel der bösen Alten einen Stoß und die gottlose Hexe musste elendiglich im Ofen verbrennen. Tims Eltern waren zufrieden und zogen sich wieder ins Wohnzimmer zurück. Nochmal zum Verständnis. In der Geschichte geht's um Kannibalismus und darum, Menschen lebendig zu verbrennen. Ja. Kein Wunder, dass Kinder so verkorkst sind. Sich zu vertragen ist echt tierisch anstrengend. Wir sind uns einig, Tim. Du hättest dein Gesicht auf dem Foto sehen sollen. Das ist voll so... Ich bin noch nie gekitzelt worden. Einmal bei einem Teambuilding-Seminar, sowas wird irgendwann immer schräg. Was? Du bist nie gekitzelt worden? Was ist mit deinen Eltern? Oh, tut mir leid, hatte ich vergessen. Du hattest keine Eltern, war es nicht so? Tim, ich sehe vielleicht aus wie ein Baby, aber ich wurde als Erwachsener geboren. Du hast deine ganze Kindheit verpasst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, kein Kind zu sein. Du hattest in deinem Leben nie einen, der dich lieb hat? Tja, man kann nichts vermissen, was man nie hatte. Bossbaby schlief ein und sein Köpfchen sackte auf Tims Schulter. Tim sah sich das schlafende Baby noch eine Zeit lang an. Und plötzlich empfand er so etwas wie Wärme und Zuneigung für dieses Baby. Dann schlief auch er ein. Am nächsten Morgen wurde er von seinen Eltern geweckt. Hey Tim, Tim, wach auf, Kumpel. Was? Raus aus den Federn. Stimmt was nicht? Bin ich gefeuert? Nein, du kommst zu spät zur Arbeit. Was? Im Büro ist Eltern-Kind-Tag und du bist das Kind. Du bist offiziell enthausarrestisiert. Wirklich? Wirklich. Kann das Baby auch mitkommen? Na klar, warum nicht? Ja, ja, ja, ja, ja! Ah! Tim sprang vor Freude aus seinem Bett. Gemeinsam mit Bossbaby machten sie sich für den Ausflug fertig. Der Eltern-Kind-Tag wurde bei Papico richtig groß aufgezogen. Es gab Hüpfburgen, bunte Stände, an denen leckere Säfte und Süßigkeiten angeboten wurden. Alles in allem glich die Veranstaltung einem Jahrmarkt. Tim war sehr beeindruckt. Wow, das ist ja cool! Und Tim, sieh nur! Es gibt einen Welpenpool und alles! Also Tim, dein Dad und ich müssen noch ein bisschen arbeiten. Willst du mit ins Büro kommen und mit uns abhängen? Wir stecken deinen Bruder in den Welpenbereich und dann steht nur Tim im Mittelpunkt. Tim im Mittelpunkt? Naja, Dad und mir ist klar, dass wir nicht mehr so viel mit dir unternehmen konnten wie früher. Also, was sagst du? Tim schaute Bossbaby an und schüttelte dann seinen Kopf. Nein, danke. Ich bleib lieber bei dem Baby. Das ist ja niedlich. Süß von dir. Gut, du behältst das Ziel im Auge, Templeton. Wir finden raus, was das für ein neuer Welpe ist und ich bin weg. Ihr bleibt schön im Welpenbereich, okay? Okay, bis dann. Während die Eltern in ihr Büro gingen, schauten sich Tim und Bossbaby in der Firma ganz genau um. Tim fiel eine Tür auf der Zutritt für Unbefugte verboten geschrieben stand. Aha! Da finden wir die geheime Akte über den neuen Welten. Wir kommen niemals durch diese Tür. Nein, durch die Tür nicht. Tim entdeckte unten in der Tür eine kleine Klappe. Aber durch die Hundetür. Aber wie sollen wir den Wachmann überlisten? Da hatte Tim eine Idee. Er holte ein Hundekostüm, das an einer Garderobe hing, und zeigte es Bossbaby. Ha! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, niemals. Nein! Aber Tim ließ nicht locker und Bossbaby schlüpfte schließlich in das Hundekostüm. Das Baby krabbelte auf allen Vieren zur Tür und kroch durch die Hundeklappe. Der Wachmann war von den vielen Hundewelpen so abgelenkt, dass auch Tim sich jetzt unbemerkt hinüberschleichen konnte. Bossbaby öffnete ihm die Tür. Timothy Templeton, Büro Ninja. Ah! Komm her! Was ist denn? Bossbaby hatte eine weitere Tür entdeckt. Hinter der Tür muss sie sein. Es ist fast so, als würde sie uns anflehen, da reinzugehen. Der Raum, den sie betraten, war dunkel. Tim hatte eine Taschenlampe dabei und machte sie an. Überall im Raum standen Regale mit unendlich vielen Akten. Wow, das ist ja mal eine Menge Papierkram. Und ich dachte, Welpen zerfetzen alles. Plötzlich fiel die Tür ins Schloss. Das wird langsam unheimlich. Ich hol mir deine Seele. Lass den Quatsch! Da! Bossbaby entdeckte die Akte. Sie lag allein auf einem Karton. Das ist sie. Die Akte. Siehst du, ich hatte recht. Aber als sie die Akte vom Karton nahmen, tat sich unter ihnen der Boden auf und sie fielen in einen unterirdischen Raum. Dort wurden sie von einem großen und kräftigen Mann gepackt, der sie fesselte. Ihnen gegenüber war noch ein weiterer Mann, der gemütlich in einem Sessel saß und sie begrüßte. Oh, danke fürs Vorbeischauen, Kinder. Francis, Francis? Wie ich sehe, kennt ihr bereits meinen großen Bruder Eugene. Ein Mann weniger Worte. Keiner, genau genommen. Was soll das alles? Oh, Überraschung! Ein Babykorbschnuller? Wo haben Sie den her? Oh, du erkennst mich nicht. Aber vielleicht aus meiner Jugend. Mr. Francis zeigte den beiden ein großes Gemälde, auf dem er als Baby zu sehen war. Bossbaby verschlug es fast die Sprache. Das superkolossale, dicke, fette Bossbaby? Wow, er ist er und er ist sie? Nur eben älter und faltiger. Das ist schräg. Nein, Sie waren mein Held. Wie sind Sie hier gelandet? Wisst ihr, was ich mit kleinen Kindern mache, die mir ständig Fragen stellen? Mr. Francis holte ein Buch und hielt es den beiden unter die Nase. Ich lese Ihnen meine Geschichte vor. Und? Ich habe Kekse gebacken. Eugene, mein Stuhl. Gut. Angefangen hat alles bei Baby Corp. Vor langer, langer Zeit. Ich war ein hohes Tier in der Führungsebene, auf dem Weg ganz nach oben. Alle liebten mich. Ich wurde befördert, bekam das Eckbüro, mein ganz eigenes persönliches Töpfchen. Schwing! Ich hatte alles. Doch eines Tages machte ich eine furchtbare Entdeckung. Ich wurde alt. Die Babymilch wirkte nicht mehr. Ich litt unter Laktoseintoleranz. Nein. Doch! Ich wurde vor den Aufsichtsrat zitiert. Unter Aufsicht brät man Zitate? Das sind die wichtigsten Babybosse von allen. Ich dachte, sie lieben mich, aber sie haben mich ersetzt. Durch jemand Neuen. Jemand Jüngeren. Das ist grauenvoll. Und plötzlich bekam sie die ganze Liebe und Aufmerksamkeit. Du kennst dieses Gefühl, nicht wahr, Tim? Das tut weh, habe ich recht? Ja, das stimmt. Und was ist dann passiert? Tja, sie haben mich gefeuert und mir meine Spezialmilch weggenommen. Dann haben sie mich weggeschickt zu einer Familie. Oh, Francis, nein. Baby Cop hat mich betrogen. Und jetzt werde ich mich endlich rächen mit dem... Mr. Francis zeigte ihnen ein Bild von einem Welpen. Ah! Forever Puppy. Das ist alles? Nein, nein. Stellt euch vor, ein Welpe, der nie größer wird. Ein Welpe, der für immer ein Welpe bleibt. Wenn ich meine Forever Puppies auf der ganzen Welt verteilt habe, werden sie so niedlich sein, dass niemand jemals wieder ein Baby haben will. Das Ende von Baby Corp. Oh, bitte. Ein Welpe, der niemals groß wird? Das ist unmöglich. Oder? Oh, das war es. Bis ihr mir die entscheidende Zutat geliefert habt. Meine geheime Babymilch. Pfoten weg, das ist meine, das ist meine. Das ist nur meine. Nein. Ihr habt mir genau das gebracht, was mir noch fehlte, um Baby Corp zu vernichten. Nein. Doch. Ihr seid in meine Falle getappt. Damit kommen Sie niemals durch. Ja, nicht wenn ihr... Was? Petzen? Wem willst du's petzen, Tim? Deinen Eltern? Mr. Francis schaltete die Videoüberwachung ein und auf einem Monitor erschienen Tims Eltern. Wo sind die Jungs? Sie sollten noch im Weltenbereich bleiben. Ich nehme sie beide mit nach Las Vegas. Also kommt mir nicht in die Quere. Ich würde nur ungern beide zerbröseln. Ha! Sie würden uns niemals allein lassen. Ach wirklich? Plötzlich zog sich der Bruder von Mr. Francis Frauenkleider an und setzte sich eine Perücke auf. Wartet ab, bis Sie Papikos hauseigene, geprüfte Kinderbetreuungsexpertin kennenlernen. Oh nein. Francis regelte alles für den nächsten Tag. Früh am nächsten Morgen erschien er mit seinem Bruder, der als Kinderbetreuerin verkleidet war, bei Tim zu Hause, um seine Eltern abzuholen. Keine Sorge, Kumpel. Wir sind nur eine Nacht weg. Wir sind schwuppdiwupp wieder da. Und außerdem seid ihr zwei in guten Händen. Allerdings, Eugene, ja, ist praktisch in jeder Hinsicht perfekt. Nein! Bitte fahrt nicht mit ihm. Francis will uns... Du, ich kann Ihnen versichern, Eugenia wird ihre Kinder nicht aus den Augen lassen. Nicht mal eine einzige Sekunde. Na, das ist doch sehr beruhigend. Mr. und Mrs. Templeton verabschiedeten sich und stiegen zu Mr. Francis ins Auto. Nun waren Tim und Boss Baby dem nicht redseligen männlichen Kindermädchen ausgeliefert. Eugene steckte die beiden ins Kinderzimmer und wachte darüber, dass sie es auch nicht verließen. Da saßen sie nun in ihrem Zimmer und waren mehr oder weniger verzweifelt. Das war's. Ich bin am Ende. Was sollen wir tun, Templeton? Was sollen wir tun? Wir müssen zum Flughafen und Francis aufhalten, bevor das Flugzeug startet. Ja, aber wie sollen wir an Scary Poppins vorbeikommen? Okay, irgendwas müssen wir doch tun können. Plötzlich wurde Boss Baby wieder zu einem wirklichen Baby. Hey, ist doch halb so wild. Ist alles okay? Doch dann kam Boss Baby wieder zu sich. Ah! Sieh mich nicht an! Oh nein! Ohne die Spezialmilch verwandle ich mich in ein normales Baby. Du weißt schon, Gugu, Gaga, das volle Programm. Oh nein! Ich bin eine tickende Babyzeitbombe. Ich verwandle mich in ein spuckendes, kackendes, hilfloses Baby. Warte kurz. Da kommt mir eine Idee. Was? Was denn? Durch eine List gelang es den beiden, Eugene ins Badezimmer zu locken. Dort schlossen sie ihn ein. Dann liefen sie schnell aus dem Haus, schwangen sich auf Tims Fahrrad und sausten in Richtung Flughafen. Allerdings konnte sich der stämmige Eugene schnell befreien. Er schnappte sich Tims Skateboard und nahm die Verfolgung auf. Der Abstand wurde immer geringer und der Mann in den Frauenkleidern holte sie fast ein. Boss Baby zückte sein Telefon und rief Baby Stacy an. Stacy! Stacy, kommen! Hallo, bist du's, Boss? Alarmstufe für Rot! Ein Killer-Babysitter verfolgt mich, trommel das Team zusammen! Klar, Boss! Hallo! Alarmstufe Rot! Verstanden! Boss Babys Privatarmee machte sich bereit. Darunter war auch das muskulöse Superbaby Jimbo, das eine ungeheure Kraft besaß. Schon ein paar Minuten später kam ihnen die Babyarmee zu Hilfe. Jimbo stellte sich Eugene in den Weg und sprang zu ihm aufs Skateboard. Fast gelang es Jimbo, den Mann zu stoppen. Aber Eugene war ein Erwachsener, also auch viel kräftiger. Er konnte die Babys abschütteln und holte wieder auf. Tim, mach, du musst schneller fahren. Ich kann nicht. Ich kann's nicht. Du kannst. Ha! Es steckt in dir, Templeton. Augen nach vorn. Ich sagte Augen nach vorn. Hintern hoch. Und jetzt tritt in die Pedale. Entweder du beherrschst den Tag oder der Tag beherrscht dich. Plötzlich lösten sich auch noch die Stützräder an Tims Fahrrad und fielen ab. Gut. Oh, oh. Wow, meine Stützräder. Ich kann nicht fahren ohne meine Stützräder. Ob du denkst, dass du es kannst oder dass du es nicht kannst. Du hast recht. Wow, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Der Weg zum Erfolg ist nicht nur eine gerade Linie, Templeton, sondern eine wilde Fahrt wie ein Schiff auf hoher See. Und du bist der Kapitän, der den turbulenten Ozean zähmt. Ich bin der Kapitän und zähme den turbulenten Ozean. Ich kann es! Ich kann es! Sobald der Erfolg zur Gewohnheit wird, geht's nur noch bergab! Da! Da sind sie! Margaret! Durch eine Abkürzung durch Gärten und Parks kamen sie fast zeitgleich am Flughafen an. Jetzt hatten sie noch eine Chance. Mit dem Rad sauste Tim durch die Flughafengänge. Auf dem Weg! Baby an Bord! Halt deine Windel fest! Mit einem Sprung vom Rad hechteten sie durch die Sicherheitskontrolle. Alles ging so schnell, dass die Sicherheitsleute gar nichts mitbekamen. Dann entdeckte Tim seine Eltern auf einer Rolltreppe. Da sind sie! Mom! Dad! Hey, nicht so schnell! Ah, oh nein! In diesem Moment versagten Boss Babys Beinchen und er wurde wieder ein normales Baby. Ah! Templeton! Hey! Hey, wo bist du denn? Oh nein, nicht schon wieder! Bitte nicht jetzt! Tim war schon an der Rolltreppe, aber als er das Bossbaby hilflos auf dem Boden sitzen sah, rannte er schnell zurück und nahm es auf den Arm. Als die beiden am Abfluggate ankamen, wurden sie von Mr. Francis entdeckt. Entschuldigung, ich muss mal durch! Mom, hey! Dad! Schnell! Stop! Los, wir wollen unseren Flug nicht verpassen! Nein! Ich hab euch gewarnt! Ja! Mr. und Mrs. Templeton hatten ihren Sohn nicht gehört, als Francis sie eilig ins Flugzeug schob und die Tür schloss. Tim und Boss Baby mussten durchs Fenster mit ansehen, wie die Maschine auf die Startbahn rollte. Warten Sie! Nein! Nein! Mom! Dad! Stopp! Nein! Nein! Nein! Nein! Dann hob die Maschine ab und verschwand in den Wolken. Sie sind weg. Ich hab versagt. Ohne dich hätte ich meine Eltern eingeholt. Das ist deine Schuld. Was? Wir hätten es ganz entspannt hergeschafft, wenn du vernünftig Fahrrad fahren könntest, wie jedes normale Kind. Wir schaffen es nicht, die Markteinführung zu verhindern. Wen kümmert das? Meine Eltern sind in Gefahr. Ich kümmert das. Babykorb wird aus dem Markt gedrängt. Oh, du kannst von nichts anderem reden. Du weißt nicht mal, was es heißt, Teil einer Familie zu sein. Und du weißt nicht, was es heißt, einen Job zu haben. Und du weißt gar nichts über Gute-Nacht-Geschichten, Umarmungen oder besondere Lieder. Oh, bitte. Du führst dich auf wie ein Baby. Du bist ein Baby. Oh. Nimm das sofort zurück. Mein Leben war perfekt, bis du aufgetaucht bist. Oh, glaub mir, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wäre ich dir noch nie begegnet. Wärst du noch nie geboren worden. Das hatte gesessen. Boss Baby starrte Tim fassungslos an, drehte sich um und ging. Wo willst du denn hin? Na schön. Aber Boss Baby antwortete nicht und verschwand in der Menschenmenge. Tim setzte sich auf den Boden. Er wusste nicht mehr, was er noch tun sollte. Plötzlich gab es eine Durchsage. Timothy Templeton wird gebeten, an das weiße Telefon zu gehen. Timothy Leslie Templeton, bitte gehen Sie an das weiße Telefon. Tim sah sich um und entdeckte ein paar Meter weiter ein weißes Telefon an der Wand hängen. Er ging hin und hob den Hörer ab. Hallo? Ich bin's. Leg nicht auf, Tim. Tim, ich wurde nicht geboren. Ich wurde engagiert. Was meinst du damit? Baby Corp ist das einzige Zuhause, das ich kenne. Du hast recht. Ich weiß nicht, was es heißt, Teil einer Familie zu sein. Tim drehte sich um und sah, dass Boss Baby auf der gegenüberliegenden Seite der Halle stand und mit ihm telefonierte. Beide schauten sich jetzt an, während sie miteinander sprachen. Aber mich kümmert es. Ach, wirklich? Ja. Wir können die Familie und die Firma nur retten, indem wir Francis aufhalten. Ja. Ohne dich schaffe ich das nicht, Tim. Ich brauche dich. Ich schätze, wir sind echt ein ziemlich gutes Team. Nein, wortwörtlich, ich komme nicht an den Türknauf ran. Oh, verstehe. Keine Sorge, Tim. Wir werden deine Eltern retten. Und deine Firma. Aber wie kommen wir jetzt nach Vegas? Da wird uns nur ein Wunder helfen. Und das Wunder trat auch ein. Ein Mann, der wie Elvis Presley aussah, ging an ihnen vorbei. Und ein Elvis, der kann ja nur nach Las Vegas wollen. Die beiden folgten ihm. Der Elvis war auf dem Weg zu einem Elvis-Imitatoren-Wettbewerb, der natürlich, wie auch anders, in Las Vegas stattfinden sollte. Dann kamen immer mehr Männer, die wie Elvis aussahen. Tim und Boss Baby hatten die Idee. Als einige von den Imitatoren auf die Toilette gingen, schlichen sie ihnen hinterher und klauten einfach eines der Kostüme samt Perücke und Sonnenbrille. Boss Baby stieg auf Tims Schultern. Dann setzte er sich die Perücke und Sonnenbrille auf und zog sich die lange weiße Jacke über. Fertig war der neue Elvis. So kostümiert begaben sie sich dann zum Gate nach Las Vegas. Dort wurden die Bordkarten von einem der Elvisse überprüft. Mit lässigem Hüftschwung tänzelte der Tim Boss Baby Elvis auf ihn zu. Hallo, königlicher Paillettenbude. Ah! Hey, Baby, auf mich abzicken. Oh nein, du hast gerufen von einem Bandito. Aber du verkleidet sich als Peggy Sue, das ist nicht okay. Da ist er! Oh, Baby! Oh, warte! Whoa. It's the devil in disguise. Geschickt tänzelten die beiden an ihm vorbei. Der Elvis-Ticketprüfer griff nach ihnen, bekam aber nur die Elvis-Jacke zu fassen. Und schon einen Moment später waren sie im Flugzeug. Dort zwängten sie sich an den vielen Elvissen vorbei, bis in die First Class. Und die war menschenleer. Boah, wo sind wir denn hier? Das, Templeton, ist die First Class. Wieso ist hier alles frei? Weil sich das keiner leisten kann. Und genau das ist das Wundervolle daran. Die zwei machten es sich in den breiten Sesseln bequem. Hallo, hier spricht Captain Ross. Ladies and Gentlemen und alle in der Holzklasse, bitte schneiden Sie sich an. Wir starten in Kürze. Was ist denn los, Templeton? Meine Eltern halten mir beim Start normalerweise die Hand. Das Bossbaby nahm sich eine Zeitung und las darin. Aber währenddessen legte es seine kleine Hand auf Tims Hand. Junge, die Börse spielt ja heute völlig verrückt. Dann startete die Maschine. Nach einer Weile kam eine Stewardess zu den beiden. Was habt ihr zwei Jungs denn hier oben verloren? Oh, wir sind die Kinder von Captain Ross. Er hat gesagt, wir sollen uns hier hinsetzen. Oh, alles klar. Darf ich euch beiden irgendetwas bringen? Egal was. Egal was. Und das wurde natürlich ausgenutzt. Es gab Leckereien und auch jede Menge Spielzeug. Tim spielte mit einer Piratenfigur und stellte sich vor, es wäre Mr. Francis. Ei, na schön, Francis. Das hast du davon, den einäugigen Tim zu kidnappen. Arrgh! Oh, bitte. Wenn es doch nur so einfach wäre. Wie sieht denn dein Plan aus? Du schreibst gerade kein Memo, oder? Nein. Tim nahm Boss Babys Krawatte und wickelte sie wie ein Piratentuch um Boss Babys Kopf. Komm schon, du sagtest, du hattest nie eine richtige Kindheit. Probier's doch mal aus. Nein, das macht Spaß. Hier, tauch mal richtig in die Rolle ein. Ich weiß nicht, ich komm mir doof vor. Na los, sag was Gemeines zu ihm. Na gut. Boss Baby sah die Piratenfigur an und legte los. Also, du warst auf einem staatlichen College, richtig? Keine Ahnung. Weiter! Und du bist so unverschämt, mich um einen Bonus zu bitten. Ha! Siehst du? Jetzt kommst du langsam rein. Hä? Und schon befand sich Boss Baby mit Tim in einem Piratenabenteuer. Natürlich alles nur in der Fantasie. Aber so ausgelassen gespielt hatte Boss Baby noch nie in seinem Leben. Tim war richtig begeistert von ihm. Hey, das war toll! Danke! Hab mich mitreißen lassen. Ladies und Gentlemen und alle in der Holzklasse, wie Sie sehen, befinden wir uns im Anflug auf die fabelhafte Stadt Las Vegas. Schon einige Augenblicke später landete das Flugzeug. Tim und Boss Baby liefen schnell zum Ausgang. Sie konnten nicht ahnen, dass auch Eugene an Bord gewesen war. Auch er hatte sich als Elvis getarnt und folgte den beiden unauffällig. Tim und Boss Baby fuhren zum Kongresszentrum. Aber dort waren Menschenmassen und sie kamen kaum voran. Wow! Oh nein, wie sollen wir denn hier meine Eltern finden? Tim, da vorn! Boss Baby zeigte auf eine Informationstafel. Beide liefen zu ihr hinüber. Okay, also wo ist Papico? Papico, Papico, Papico, Papico. Aha, da ist es, hab's gefunden! Plötzlich stand Eugene vor ihnen. Tim reagierte schnell, packte Boss Baby und rannte davon. Tim lief mit Boss Baby in einen großen Saal, wo Mr. Francis mit seinen Eltern auf einer Bühne stand und einen Vortrag hielt. So ist es. Wir präsentieren einen brandneuen Welpen auf allen Kontinenten. In jedem Land. Wir übernehmen die Weltherrschaft. Und das Herz für Herz. Tim, da sind sie. Mom, Dad! Stellen Sie sich vor, ein Welpe, der nie groß wird, der nie alt wird. Ein Welpe, der ein Welpe bleibt. Und das für immer. Ich präsentiere Ihnen das Einzige, dem Sie Ihre gesamte Liebe schenken. Den Forever Puppy. Die Leute waren außer Rand und Band und jubelten frenetisch. Dann kam auch Eugene in den Saal. Als Mr. Francis seinen Bruder erblickte, war er für einen Moment irritiert. Hey, was machst du denn hier? Was machen die denn hier? Was machen Tim und das Baby hier? Was, ja, was machen wir alle eigentlich hier, oder? Was ist hier los? Hey! Mr. Francis drängte die Templetons in einen großen Schrankkoffer, der auf der Bühne stand, und sperrte sie dort ein. Hey! Er hat meine Eltern! Wir sind eigentlich hier, um sie zu schnappen. Schnappt sie dir! Schnappt euch die Forever Puppies! Wir müssen irgendwie hinter die Bühne! Tim und Boss Baby krabbelten durch ein Rohrsystem, das bis hinter die Bühne führte. Eugene verfolgte sie. Das Rohr, durch das sie krabbelten, endete vor einer riesigen Rakete, die gerade mit Babymilch befüllt wurde. Und in der Rakete befanden sich eine Menge Hundewelpen. Tim und Boss Baby verschlug es fast die Sprache. Da rein! Lauf! Los! Los! Los! Links! Ja! Fuchs, Pups, Kacker! Sieh dir mal die ganze Babymilch an! So legt man zur Markteinführung einen Raketenstart hin. Oh nein! Er legt sie unter die Rakete! Ja! Mr. Francis schob den Schrankkoffer direkt unter die Rakete. Tim klemmte sich Boss Baby unter den Arm und lief zu ihr hinüber. Elvis hat das Gebäude verlassen. Brave Junge, weiter, Tim, weiter, weiter, weiter! Aber kurz vor der Rakete stellte sich ihnen Mr. Francis in den Weg. Ich verbreite meine Forever Puppies und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt! Nein! Mr. Francis hatte die Rakete mit einem Schlüssel scharf geschaltet und warf den Schlüssel anschließend weg. Baby Corp hat mir die ganze Liebe weggenommen und jetzt nehme ich sie ihnen weg. Besonders du solltest wissen, wovon ich rede. Du wurdest grausam ersetzt, genauso wie ich. Nein, ich bin ganz und gar nicht so wie sie. Dummes Gör! Lassen Sie unsere Eltern frei. Seine Eltern. Die Eltern. Ja! Du hättest die ganze Liebe deiner Eltern für dich allein haben können, aber nein, du hast es vermasselt. Denkst du, dass dieses Baby dein Boss ist? Er arbeitet nicht für mich. Wir sind Partner. Ha! Nichts und niemand wird mich daran hindern, Rache zu nehmen. Du nicht. Und auch sonst niemand. Baby Corp ist am Ende. Ich hab gewonnen. Ha! Falsch. Man beendet einen Satz nicht mit Ha. Boss Baby erinnerte sich daran, wie er mit Tim im Flugzeug Pirat gespielt hatte. Und dass man mit Mut viel erreichen kann. Ganz genau. Was? Man beendet ihn mit Arr! Mit diesem Ruf verwandelten sich Boss Baby und Tim in ihrer Fantasie wieder in Piraten und griffen Mr. Francis gemeinsam an. Haha! 100! Sie sind gefeuert! Und hier ist Ihre Abfindung! Warte! Den beiden gelang es, Mr. Francis aus dem Gleichgewicht zu bringen, so dass er in den großen Tank mit der Babymilch fiel. Nimm dies, du niederträchtiger Rüpel! Jetzt hieß es, sich zu beeilen. Tim musste unbedingt seine Eltern aus dem Schrankkoffer befreien, der immer noch unter der Rakete lag. Er stürmte mit Boss Baby im Arm los. Mom, Dad, ich befreie euch! Tim! Bist du da? Keine Angst, Mom und Dad, ich schaff das! Geht's dir gut? Geht's dem Baby gut? Ja, dem Baby geht's bestens. Aber? Das war ich. Dem Baby geht's bestens. Es ist verschlossen. Was ist da los? Ein Moment. Hey, wir können meine Eltern hier wegkriegen. Und wie? Wir brauchen die Welpen. Raufi, ich muss da Raufi. Aber was ist, wenn du wieder zum Baby wirst? Alles fein. Fein. Alles fein. Halt deine Windel fest. Tim packte Boss Baby an der Hose, holte Schwung und warf es die Rakete hinauf. Dort öffnete Boss Baby die Luke und ließ alle Welpen frei. Hunderte von Hundewelpen stürmten aus der Rakete. Es waren so viele, dass sie Tim samt Schrankkoffer von der Rakete fortschoben. Aber Boss Baby saß noch oben an der Luke. Als Tim ihn sah, lief er schnell zu ihm zurück. Oh nein, stopp! Halt durch! Los, Tim, bring deine Eltern hier. Plötzlich benahm sich Boss Baby wieder wie ein richtiges Baby. Du musst runterspringen. Komm schon, das ist ein Kinderspiel. Nein, wir spielen jetzt nicht. Los, komm runter. Nicht weinen, tut mir leid. Bitte wein nicht. Der Countdown begann und es wurde langsam eng. Da hatte Tim eine Idee. Er sang dem Kleinen ein Lied vor. Es schien das Baby zu beruhigen. Es krabbelte auf Tim zu und ließ sich in seine Arme fallen. Schnell lief Tim mit Boss Baby hinter eine schützende Mauer. Die Rakete hob ab. Hab dich! Als die Gefahr vorüber war, wollte der Kleine unbedingt zum Babymilchtank. Tim brachte ihn hin und ließ ihn von der Milch trinken. Ah! Was ist passiert? Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen! Gewonnen! Aber die Freude währte nicht lange, denn aus dem Milchtank stieg Mr. Francis heraus, der sich allerdings wieder in ein Baby verwandelt hatte. Ihr habt alles ruiniert! Wow! Das ist unfair! Das ist irgendwie schräg. Das wirst du mir gewaltig büßen! Ach ja? Leg dich mit einem an, der genauso groß ist wie du. Da tauchte auch schon Mr. Francis' Bruder auf. Er nahm seinen Babybruder in die Arme. Eugene, lass mich runter! Hast du verstanden? Ich bin immerhin ein Wasser. Eugene steckte ihm einen Schnuller in den Mund. Schon beruhigte sich Francis und schlief in seinen Armen ein. Diesmal erziehen wir ihn richtig. Ich bin sicher, dass am Ende alles gut wird. Jetzt wurde es aber Zeit, endlich Tims Eltern aus dem Koffer zu befreien. Boss Baby fummelte etwas am Schloss herum und knackte es. Tim, was ist da los? Mom, Dad, haltet durch! Ja! Tim! Oh, geht's dir gut? Ja, es geht mir gut, uns geht's gut. Du hast uns gerettet. Du bist unser Held. Und ein toller großer Bruder. Oh, wir haben euch beide so lieb. Uns beide wirklich? Von ganzem Herzen. Fahren wir nach Hause. Gleich am nächsten Tag packte Boss Baby seine Sachen. Es war an der Zeit, wieder zurückzukehren. Außerdem hatte Boss Baby erfahren, dass er befördert worden war. Draußen vor der Tür warteten bereits die anderen Babys auf ihn. Sie wollten sich von ihm verabschieden. Tja, Team, gut gemacht. Stacy, mit diesem Brief solltest du an jeder Schule angenommen werden. Kindergarten? Ganz genau. Und wenn ich noch was tun kann? Eine Gehaltserhöhung. Stacy, du wirst nicht bezahlt. 1.032.000. 8. Ein Dreirad. Rollschuh. Zuckerwatte. Ein Lutscher. Gebombt. Er ist der beste Boss der Welt. Und ihr drei müsst nicht immer alles tun, was die Firma sagt. Es ist okay, eigenständig zu denken. Nein, Sir. Auf keinen Fall. Das ist eine furchtbare Vorstellung. Ja, es ist die richtige Einstellung. Sie haben völlig recht. So ist es, Sir. Sie sind der Beste. Absolut. Dann verabschiedete sich Boss Baby vom muskulösen Jimbo, der einige Tränen vergoss. Jimbo umarmte Boss Baby und zerdrückte ihn dabei fast. Dann zogen sich die Babys zurück. Also, du hast es geschafft. Nein, wir haben es geschafft. Hey, übrigens, herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Das Eckbüro, das persönliche Töpfchen und den anderen Kram. Aber hey, was ist mit dir? Du hast deine Eltern wieder nur für dich. Also, was soll ich eigentlich Mom und Dad sagen, wenn du weg bist? Oh, keine Sorge. Baby Corp hat ein Verfahren für derartige Angelegenheiten. Es wird so sein, als hätte es mich nie gegeben. Oh, das hätte ich fast vergessen. Boss Baby öffnete seinen Aktenkoffer und holte Tims Stofftier hervor. Der Kopf war wieder angenäht. Das gibt's nicht! Lamilam, du hast ihn geflickt! Yep, er ist so gut wie neu. Er ist echt hart im Nehmen. Tja, wir haben wohl beide bekommen, was wir wollten. Eine Win-Win-Situation. Beide reichten sich noch einmal die Hände und sahen sich lange an. Bis der Taxifahrer, der vor dem Haus auf der Straße wartete, ungeduldig auf die Hupe drückte. Oh, ich sollte vermutlich... Oh, ja. Also, geh weiter zur Schule. Tja, da habe ich auch ehrlich gesagt keine Wahl. Richtig. Auf Wiedersehen, Tim. Wiedersehen. Das Taxi fuhr los und Tim schaute ihm noch eine Weile hinterher. Als er ins Haus zurückging, waren die Babys von der Baby Corp dabei, Tims Eltern unter Hypnose Boss Baby vergessen zu lassen. Zudem wurde von ihnen auch noch das ganze Babyzimmer leergeräumt. Sogar Tim sollte das Baby vergessen. Vergiss das Baby? Nein, danke. Lieber nicht. Okidoki. Bei Baby Corp unterdessen wurde Boss Baby jubelnd empfangen und gefeiert. Die Zeit verging und Tim musste immer wieder an Boss Baby denken. Ihm fiel es schwer, den Kleinen zu vergessen. Nein, eigentlich wollte er ihn ja auch gar nicht vergessen. Aber auch Boss Baby musste immer wieder an Tim denken und konnte sich oft nicht auf seine Arbeit konzentrieren. Eines Tages hatte Tim einen Einfall. Er schrieb einen Brief an Boss Baby. Liebes Boss Baby, normalerweise schreibe ich nicht sehr viel, aber jetzt weiß ich, dass Memos etwas sehr Wichtiges sind. Auch wenn ich nie BWL studiert habe, aber im Kindergarten habe ich gelernt zu teilen. Und wenn es für uns beide nicht genug Liebe gibt, dann will ich dir meine ganze geben. Ich möchte dir einen Job anbieten. Die Arbeit wird hart und es gibt kein Geld. Aber die gute Nachricht ist, du kannst niemals gefeuert werden. Und eins verspreche ich dir. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, bin ich da. Jeden Abend beim Essen bin ich da. Bei jeder Geburtstagsparty, jede Weihnachten bin ich da. Jahr für Jahr für Jahr. Wir werden zusammen alt. Und du und ich, wir werden Brüder sein. Für immer. Als Boss Baby den Brief las, schrie er vor Freude laut auf. Er tanzte durch sein Büro und war fest entschlossen, zu Tim zurückzukehren. Und zwar als sein kleiner Bruder. Es war ein ganz normaler Morgen, als Tim von Wizzy wieder mal geweckt wurde. Aufwachen, kleiner Erdling. Es ist 7 Uhr. Auf! Wozu eigentlich, Wizzy? Es ist 7 Uhr. Ich habe nur eine einzige Aufgabe. Und du machst sie mir so unendlich schwer. Ist nicht schlimm, kleiner Erdling. Ich bin manchmal auch durcheinander. Ganz besonders wegen der Sommerzeit. Im Frühling wird vorgestellt, im Herbst zurück. Im Reich der Magier haben wir nicht mal einen Kalender. Es gibt keinen Frühling, nur Dunkelheit und Winter. Ich bin gar nicht durcheinander, Wizzy. Ich vermisse ihn nur. Oh. Plötzlich hupte es. Tim lief zum Fenster. Tim sah, dass ein Taxi vor dem Haus hielt. Er rannte aus seinem Zimmer zur Haustür, wo er von seinen Eltern empfangen wurde. Tim, sieh mal, wer da ist. Das ist ein neuer kleiner Bruder! Du bist da, du bist da, du bist wirklich da! Vorsichtig, vorsichtig! Du bist zurück, du bist zurück, du bist zurück! Sag Hallo zu Theodore Lindsay Templeton. Lindsay! Oh, wer ist kitzlig? Wer ist kitzlig? So hatte es sich also zugetragen. Und diese Geschichte hat Tim, der heute erwachsen ist, seiner kleinen Tochter im Krankenhaus erzählt. Nein, nicht weil irgendjemand krank ist, sondern weil Tims Tochter eine kleine Schwester bekommen hat. Also, das war meine Geschichte. Unsere Geschichte. Zum Glück hatte sie für mich und meinen kleinen Bruder ein Happy End. Ist das eine wahre Geschichte, Daddy? Ja, Schätzchen, so habe ich sie in Erinnerung. Aber weißt du, was ich gelernt habe? Was denn? Es gibt genug Liebe für alle. Sogar für mich? Vor allem für dich. Frag deinen Onkel Ted. Und Onkel Ted ist niemand anderes als... genau, Boss Baby. Hey, Kleine, freust du dich über deine kleine Schwester? Eigentlich wollte ich ein Pferd. Hier, Kleine, kauf dir ein Pferd. Weißt du, ich bin stolz auf dich.